Hallo und herzlich willkommen zum Dr. Rant Nummer 7, der Videoserie, bei der ich über alle Themen rede, die gerade anstehen, die tagesaktuell, gesellschaftlich, politisch relevant sind, zumindest aus meiner Sicht, über Kommentare, die ich bekommen habe und meine letzten Videos. Und genau das möchte ich heute auch machen. Ich möchte vielleicht so eine kleine, ja, so ein kleines Postmortem, so rückblickend auf mein letztes Video über Identitätspolitik reden, über die Kommentare, die ich bekommen habe, was vielleicht die Missverständnisse auch waren, die ich bei vielen Kommentatoren durchgeblickt haben, wo ich der Meinung bin, dass das vielleicht missverstanden wurde, was ich in dem Video eigentlich sagen wollte. Und möchte das so zum Hauptthema heute machen und gehe dann noch auf so ein paar kleinere Sachen ein, die vielleicht relevant sind. Aber bevor ich dazu komme, habe ich mir überlegt, ich mache jetzt schon so lange diese Videos, fast ein Jahr, seitdem ich hier auf YouTube unterwegs bin. Und es wird langsam Zeit, diese ganze Anonymitätssache einfach sein zu lassen. Ich habe jetzt so viele Kommentare von euch bekommen, wo gesagt wurde, hey, hör doch mal auf, warum bist du nicht so mutig und zeigst dich? Warum zeigst du nicht dein Gesicht? Warum stehst du nicht zu deiner Meinung? Warum versteckst du dich hinter so einem fliegenden Gehirn? Das bringt doch alles gar nichts. Zu einer Meinung muss man doch einfach ein Gesicht haben. Und ja, ihr habt völlig recht. Das ist ganz meine Meinung. Ich habe mich da entsprechend auch jetzt lange drüber Gedanken gemacht. Und ja, ich werde jetzt auch meine Webcam anschalten und diese Scharade einfach beenden. Ich werde... Gut, nachdem wir es jetzt geklärt haben, müssen wir das Thema ja auch überhaupt gar nicht mehr anführen. Jetzt wisst ihr, wie ich aussehe und wir können quasi mit unseren Themen weitermachen. Ja, wie ich schon sagte, worüber möchte ich reden? Über das letzte Video, was ich gemacht habe, Identitätspolitik, das, glaube ich, relativ schweres Material war. Das gebe ich auch zu. Ich habe auch sehr lange an diesem Skript gesessen, viele Studien herangezogen und versucht, also meine Argumentation aufzubauen. Und direkt nach dem Upload habe ich relativ viele Kommentare bekommen, auch viele kritische Kommentare, was ich ja immer sehr begrüße. Ich diskutiere gern mit euch und habe mich auch mit den meisten Leuten auf eine Diskussion eingelassen. Vielleicht für den Geschmack von manchen Leuten, so wie ich es rausbekommen habe, wirkte das wohl etwas, ja, zu harsch vielleicht, wie ich diskutiert habe. Aber das lag auch in erster Linie daran, dass sehr, sehr viele Leute auf mich natürlich eingeredet haben und ich zwischen verschiedenen Threads hin und her gesprungen bin. Aber das soll jetzt keine Entschuldigung oder irgendwas sein. Ich will nur mal klar machen, wenn ihr das Gefühl habt, ich antworte euch und es wirkt irgendwie schroff oder harsch, mein Stil, mit dem ich antworte, das ist so nicht gemeint. Also ich versuche so wenig persönliche, emotionale Argumente und emotionale Beeinflussung, sage ich mal, in meine Diskussionsführung mit reinzubringen. Ich versuche es meist nur sehr präzise zu halten. Und gerade bei dem Thema war es halt sehr, sehr schwierig, bei einigen Leuten auf einen Punkt zu kommen. Das ist natürlich normal bei diesen philosophischen Diskussionen, gerade wenn es in den Bereich Politik geht. Deswegen vermeide ich das eigentlich auch. Denn ich beschäftige mich lieber mit empirischen Daten, mit Fakten, wo wir einfach klar feststellen können, okay, das ist so und so und daraus können wir jetzt vielleicht eine Schlussfolgerung ziehen. Wenn man sich auf relativ philosophische Themen beschränkt, hat man einfach immer die Möglichkeit, natürlich verschiedene Sachen zu interpretieren und es gibt einfach kein richtig und kein falsch. Das ist ja völlig okay. Ich sehe aber in diesen Diskussionen, gerade wenn es um eine Konfrontation geht, also wenn wirklich verschiedene Weltanschauungen aufeinandertreffen, sehe ich es eigentlich nie als sehr produktiv an, das dann auf diese Art und Weise zu diskutieren. Sowas sollte man vielleicht eher in einem Gespräch, in einem am besten direkten Gespräch, wo es eher um einen Meinungsaustausch geht, machen, als in einer direkten Konfrontation, weil man an den Punkt kommt, wo beide einfach sagen, ja, okay, also nicht so direkt, aber im Prinzip sagen sie mit ihren Argumenten, so sehe ich das. Und so siehst du das und da kommen wir einfach nicht weiter. Und das ist, glaube ich, sehr oft passiert in den Kommentaren unter dem Video, dass ich das Gefühl hatte, ich habe versucht, meine Schlussfolgerung darzulegen, warum ich so denke. Und das habe ich auch im Video eigentlich gemacht. Das ging ja darum, nochmal kurz rückblickend, ich habe ja am Anfang von meinem Video erläutert, warum ich jetzt über das Thema diskutieren möchte, warum es darum geht, dass ich jetzt hier so meine politische Position darlege. Und dann kam im Mittelteil meine Erläuterung, warum ich zu dieser Schlussfolgerung gekommen bin, warum das meine politische Haltung ist. Und am Ende habe ich dann wieder eine Schlussfolgerung daraus gezogen, wie es quasi jetzt für mich persönlich der optimale Weg wäre, in die Zukunft zu gehen. Das heißt, gerade Anfang und Ende sind natürlich vollkommen subjektiv. Und ich glaube, das habe ich auch aus meiner Sicht dargestellt. Ich habe in dieser diesen Teilen des Videos in die Ich-Perspektive gewechselt, habe aus meiner Position herausgesprochen und bin im Mittelteil bei der Begründung dann eben auf diese dritte Person gegangen, habe allgemein darüber gesprochen, was für Daten, was für Fakten gibt es denn, die vielleicht erklären können, warum individualistische, liberale Systeme relativ gut mit der menschlichen Natur, der Conditio Humana harmonieren können, welche Probleme es da aber auch gibt, weswegen wir zum Beispiel bestimmte Institutionen brauchen, Gesetze brauchen und so weiter. Das habe ich ja alles überhaupt nicht abgestritten, aber da komme ich gleich drauf. Und wo ich das Problem eher sehe, wenn wir in den Bereich der kollektivistischen Ansätze gehen, da auch wichtig, kollektivistisch ist nicht gleich kollektiv. Kollektivistisch ist eben eine Methode, eine Vorgehensweise, wie ich eine Gesellschaft strukturieren möchte. Kollektiv ist eine deskriptive Beschreibung. Das heißt, ich kann auch ein individualistisches Kollektiv haben. Wenn das Kollektiv aus Einzelpersonen, es besteht immer aus Einzelpersonen, aber wenn wir ein Kollektiv haben, wo das Individuum im Vordergrund steht, dann haben wir auch ein Kollektiv, aber ein mit individualistischem Ansatz. Und ein Kollektiv, wo das Gruppenziel im Vordergrund steht, auch entgegen des Individuums, das ist ein kollektivistisch aufgebautes Kollektiv. Klingt ein bisschen redundant, ein bisschen tautologisch. Dieser Unterschied ist auf jeden Fall wichtig, dass man nicht den beschreibenden Begriff des Kollektivs mit dem, was ich im Video als kollektivistisch bezeichne, verwechselt. Aber ich greife schon zu weit vor. Es gibt auf jeden Fall ein paar Punkte, die ich ansprechen möchte. Ich gehe jetzt nicht auf konkrete Argumente, konkrete Kommentare ein. Also schon konkrete Argumente, aber nicht konkrete Kommentare. Es waren sehr viele, die sich auch oftmals wiederholt haben. Und ich möchte so ein paar allgemeine Kritikpunkte ansprechen, die mir immer wieder entgegengebracht wurden und will noch mal ein bisschen klären. Ich habe das wieder in den Kommentaren teilweise schon gemacht, auch bei den Videoantworten, die ich bekommen habe. Soweit ich weiß, habe ich jetzt 2 Videoantworten bekommen. Da habe ich auch drauf geantwortet in den Kommentaren, aber das möchte ich hier noch mal vorlesen, was ich da so geschrieben habe, noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, was sind eigentlich meine Intentionen. Intention, nicht Intention, wie mir auch gesagt wurde. wo ich aber deutlich machen möchte, was denn eigentlich genau das Ziel meines Videos war und wo vielleicht Missverständnisse entstanden sind. So, ich habe hier ein paar Stichpunkte gemacht, durch die gehe ich jetzt durch und versuche nicht zu weit abzudriften und nicht zu weit abzukommen vom Thema und dann mich nachher noch auf die anderen Themen eingehen kann. Das erste, hier mal chronologisch durch, was oft gesagt wurde, war am Anfang meine Einleitung, der politische Kompass, den ich verwendet habe, dass der irgendwie bescheuert ist, ne, dass der zu schwammig ist bei den Fragen auch und dass man, egal was man da letztendlich beantwortet, beziehungsweise dass die meisten, die es beantwortet haben, irgendwo bei linksliberal rauskommen, das fanden die irgendwie blöd. da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, außer dass es natürlich noch andere Tests gibt, die man dafür verwenden kann. Man muss nicht diesen politischen Kompass nehmen, der hat durchaus seine Schwächen, der ist relativ grob, aber darum ging es ja auch in dem Fall gar nicht. Es ging nicht darum zu sagen, das ist der definitive Test, mit dem sich jeder festlegen kann, sondern es ging darum, deutlich zu machen, wenn ich mich einordnen möchte, weltanschaulich, ideologisch, dann ist so ein Test ganz hilfreich, vor allem ein Test, der nicht nur auf einer eindimensionalen Ebene abläuft, links und rechts, was ich ja auch oft schon kritisiert habe. Die Einteilung der deutschen Politik in rechts und links ist aus meiner Sicht komplett nutzlos. Diese 2 Dimensionen, dass man sagt, einmal wirtschaftspolitisch und einmal gesellschaftspolitisch, ist definitiv ein Vorteil. Man kann es sich noch viel, viel detaillierter machen, kann sagen, ja, wir können 3 Dimensionen machen noch. Da meinten einige Leute, ja, es gibt noch die Möglichkeit nationalistisch und internationalistisch, klar. Es gibt auch diesen 8-Values-Test oder 4-Values, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo man noch mehr verschiedene Achsen letztendlich sich danach abfragen lassen kann, was für einen da in Frage kommt. Ich werde in der Videobeschreibung mal ein paar andere Tests noch posten. Wie gesagt, da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Aber das war ja gar nicht das Ziel. Es ging darum, zu verdeutlichen, politisch gibt es ein Spektrum. Und eine Möglichkeit, das zu machen, ist das Spektrum eben auf einer autoritären, liberalen beziehungsweise individualistischen und kollektivistischen Achse, auf die ich mich ja beschränkt habe in dem Video. Wichtig, Spektrum, nicht Dichotomie, nicht eine Zweiteilung, sondern wir können irgendwo auf diesem Spektrum liegen, in Abhängigkeit, was unsere persönlichen Ziele und Ideale sind. Und dann die wirtschaftspolitische Achse, wo wir wirtschaftsautoritär und wirtschaftsliberal sein können. Auf diese wirtschaftspolitische Achse bin ich nicht eingegangen. Das braucht nochmal ein ganz eigenes Video. Da haben sich auch ein paar Leute gefragt, warum ich denn da wirtschaftsautoritär bin. Und dazu sage ich nur ganz kurz, ein Aspekt ist eben Umweltschutz, wo ich der Meinung bin, dass es sehr, sehr schwierig ist, da über eine wirtschaftsliberale Politik Firmen, Unternehmen dazu zu bringen, sich umweltschonend zu verhalten, umweltbewahrend zu verhalten, einfach weil die kurz- und mittelfristigen Gewinnabsichten einfach das nicht mit bedenken können. Und was in vielleicht 100 Jahren passiert, wenn wir jetzt bestimmte Chemikalien in den Fluss kippen, anderes Beispiel ist Klimawandel, unabhängig davon, ich will jetzt nicht darauf eingehen, ob Menschen gemacht, nicht Menschen gemacht, das ist nochmal ein eigenes Thema. Auf das werde ich auch eingehen irgendwann nochmal. Aber das sind Sachen, die kann, unabhängig davon, kann einfach ein Unternehmen nicht überblicken. Eine Unternehmensführung kann das nicht überblicken, was in 50, 100 Jahren passiert. Das heißt, da müssen einfach gesamtgesellschaftliche Vorgaben geschaffen werden, die das einschränken und dann Begrenzungen machen und ähnliches gilt für den Arbeitnehmerschutz und so weiter und so fort. Alles Themen, die man nochmal separat behandeln müsste, aber das ist einer der Gründe, warum ich da eben auf der linken Seite bin. Wirtschaftsautoritär. Deswegen das Links von linksliberal. Das war aber nur ein Nebenschauplatz. Der wichtige Punkt war das Liberale, worauf ich hinaus wollte und was ich auch in dem Video analysiert habe, dass ich auf diesem Spektrum zwischen kollektivistisch und liberal oder individualistisch eben stärker im Bereich liberal bin. Das heißt nicht, dass ich jegliche Form von Autoritarismus und jegliche Form von Kollektivismus ablehne. Das müsste man sich genau angucken, in welchen spezifischen Ideen das Ganze dann sich manifestiert. Ich könnte auch vielleicht mal in einem folgenden Rant-Video einfach mal mit euch durchgehen, was ich denn für Sachen auswähle bei diesem Kompass. Also was für Ideen vertrete ich denn wirklich? Das ist natürlich immer nur eine Abstraktion und eine Kategorisierung von dem, was meine Ideen sind. Die können im Einzelfall vielleicht mit euren sogar übereinstimmen. Fakt ist nur, das Endergebnis ist, ich bin auf dem Spektrum stärker auf der liberalen Seite. Und das wollte ich mit vermitteln. Dass das der Punkt ist, von dem aus ich starte, von dem ich festlege, okay, dieser Test sagt mir, das ist meine politische Einstellung. Und im nachfolgenden Mittelteil folgt dann die Erläuterung dafür, warum glaube ich, dass das eine sinnvolle Vorgehensweise ist, sinnvolles, wie man eine Gesellschaft strukturieren kann, warum kann das funktionieren, was für Probleme gibt es vielleicht, vor allem im Kontrast zu kollektivistischen Ansätzen. Das war so diese Einleitung. Darum ging es dabei und wie gesagt, wenn euch der Test nicht gefallen hat, ja, da gibt's mehrere, ich verlinke ein paar weitere. So, ich glaube, das größte Problem, was viele Leute hatten, die eben mehr auf dieser identitären, identitätspolitischen Achse, also Richtung Kollektivismus letztendlich dann wahrscheinlich liegen würden, die stärker für Nationalismus sind, die für Homogenität in der Gesellschaft sind, die hatten ein großes Problem an einer Schlussfolgerung am Ende, wo ich gesagt habe, okay, deswegen sehe ich die Gefahren bei Kollektivismus. Und deswegen bin ich eben stärker für Individualismus und Linksliberalität. Da sind oft die Diskussionen entbrannt. Offenbar hatten einige das Gefühl, dass ich hier den Priester, Prediger, Propheten, wie auch immer, spiele, der jetzt sagt, hier, ihr müsst jetzt alle linksliberal werden. Das ist nicht der Fall. Ich habe, wie gesagt, bewusst am Ende wieder in die Ich-Perspektive gewechselt und gesagt, okay, aus den Sachen, die ich zuvor gesagt habe, daraus schlussfolgere ich aus meiner Sicht, ist es sinnvoll, eine individualistische, liberale Gesellschaftspolitik fortzusetzen und jetzt nicht Richtung Autoritarismus zu drängen, weil das dazu führen würde, dass wir sehr viele Errungenschaften und mit denen wir uns hier auch in den westlichen Gesellschaften schmücken, dass wir die abschaffen würden, dass wir die verletzen würden, dass wir die, wie gesagt, aus Angst letztendlich, aus irrationaler Angst, aus meiner Sicht, wie gesagt, nochmal wichtig, aus meiner Sicht, aus irrationaler Angst, dass wir da sagen, okay, wir können jetzt nicht mehr mit unseren liberalen Ideen diese Probleme lösen, wir müssen jetzt autoritär werden. Wir müssen jetzt, ganz plakatives Beispiel, wir müssen jetzt Flüchtlinge deportieren. Oder wir müssen einfach wieder unsere kulturellen Ahnen, unsere Kulturgeschichte wieder in den Vordergrund stellen. Wir müssen Leuten sagen, was wichtig ist in der deutschen Leitkultur und so weiter und so fort. Also wir müssen das wirklich nicht vorgeben und sagen, okay, das ist ein Ideal, was wir haben und wenn ihr das gut findet, dann assimiliert doch gerne bitte diese Kultur, die wir hier hochhalten, diese liberale Kultur, sondern nein, ihr müsst das machen. Und wenn ihr das nicht macht, dann zählt ihr nicht zu unserer Kultur, unserer Gesellschaft und wenn ihr euch da komplett verweigert, dann bitte auf Wiedersehen. Ich verstehe auf jeden Fall, warum Leute das so sehen. Also ich verstehe, dass man diese emotionale Reaktion hat, dass man auch diese Angst haben kann, dass das hier sich Sachen verändern, die man nicht gut findet, völlig legitim. Darüber habe ich aber auch gar nicht gesprochen. Also bei mir ging es nicht darum, dass ich mit diesem Video, was ich gemacht habe, realpolitische Maßnahmen irgendwie propagiert habe und gesagt habe, okay, wir müssen jetzt so und so handeln. Ich habe einfach nur versucht zu analysieren, Was ist vielleicht das Problem, wenn man kollektivistisch handelt, wenn man diese Ansätze anführt, egal wie die jetzt konkret aussehen? Und deswegen habe ich auch den Vergleich gemacht mit den SJWs und den Feministen und so weiter und so fort. Die Methoden, die verwendet werden, sind genau die gleichen zwischen den Identitären und Nationalisten, Patrioten. Es ist identisch zu dem, was Feministen, SJWs schon seit den letzten Jahren immer und immer wieder predigen. Wir haben eine Identität, die sieht so und so aus. Und das ist der Grund, warum wir jetzt diese Ziele und Interessen haben. Und deswegen können wir diese politischen Maßnahmen durchsetzen. Und da liegt mein Problem. Wenn jemand begründen kann, das ist ein Problem in unserer Gesellschaft, das müssen wir angehen. Und jeder, der das gleiche Interesse hat wie ich, bitte schließ dich mir an. Wir bilden ein Kollektiv, in dem Fall eine Gruppe, eine Interessensgruppe und vertreten diese politische Meinung. Vollkommen legitim. Kann man gerne machen. Mein Problem ist der Verweis auf diese ethnokulturelle Identität, die vermeintlich alle Deutschen, alle Europäer innehaben. Und das ist der Grund, warum wir jetzt gemeinsam gegen irgendwen vorgehen müssen. Das heißt, es geht nicht darum zu formulieren, was sind denn genau unsere Ziele, unsere Interessen, sondern wir haben einen sogenannten Proxy, also ein vorgeschobenes Merkmal. Das ist in dem Fall diese ominöse ethnokulturelle Identität. Und darin sammelt sich alles, was wir irgendwie umsetzen wollen. Und alle, die dazugehören, die verfolgen nun diese gleichen Ziele. Und die nicht dazugehören, die können diese Ziele nicht verfolgen und die können auch nicht Teil dieses Kollektivs werden. Es geht also nicht um Interessen, um Ideen, um Ziele, um Werte, sondern es geht um eine Identität. Und die wird nun auf alle möglichen Arten offenbar geschaffen. Und ich habe immer und immer und immer wieder gefragt, definiert mir bitte diese ethnokulturelle Identität. Sagt mir, was gehört dazu? Woraus entsteht die? Was sind die Werte? Was sind die Ziele? Was sind die Ideen, die das ausmachen? Und das wollte mir niemand sagen. Und oftmals, also es klingt jetzt wieder so böse und so abwertend, aber das hat mich dann schon frustriert. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, dass man immer um diese Definition herumgeschifft ist. Und das Einzige, was ich von Leuten herausbekommen habe, war, dass sich das aus der Geschichte und der Kultur ergibt. Dass es doch offensichtlich ist, dass man doch nur mal ein Geschichtsbuch aufschlagen muss. Das, was am nächsten noch rangekommen ist, war, dass gesagt wurde, okay, gemeinsame Sprache zum Beispiel. Völlig legitim. Klar, natürlich ist Sprache etwas, was eine gemeinsame Identität vielleicht schaffen kann, weil man sich verständigen kann und weil man da entsprechend auch viel einfacher kommunizieren kann. Okay, aber wenn ethnokulturelle Identität ausschließlich ein anderes Wort für Sprache sein soll, für Sprachgemeinschaft, ich glaube nicht, dass das letztendlich das ist, was man damit erreichen möchte. Da gehört deutlich mehr dazu und das hat man auch mal wieder gemerkt, oder ich habe es mal wieder gemerkt, dass immer dieser Verweis auf Geschichte und Kultur kam und so weiter und so fort. Da war ein Zitat, Identitäten auf Basis ethnischer Merkmale sind ein Fakt der Geschichte. So, und da ist für mich einfach dann der Punkt erreicht, wo ich nicht weitergekommen bin. Wenn ich dann danach gefragt habe, dann hieß es immer, ja, was soll das? Warum verlangst du eine Definition von uns? Das ist doch offensichtlich. Und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ich persönlich habe da auch wenig Interesse, dann weiter zu diskutieren, weil die grundlegende Prämisse wird einfach nicht deutlich gemacht. Ich meine, das habe ich in meinem Video gemacht. Ich habe definiert, was ist aus meiner Sicht und aus der psychologischen Sicht Identität. Was ist kollektive Identität, was ist persönliche Identität? Und ich habe definiert, was aus der Sicht von einem Politikwissenschaftler, was ich auch so vertreten würde, wie man denn Identitätspolitik umschreiben könnte. Ich habe halt meine Begrifflichkeiten zu Beginn des Videos definiert. Und wenn ihr mit mir diskutieren möchtet, also ich spreche jetzt diejenigen an, die diese Meinung vertreten haben, wenn ihr mit mir diskutieren möchtet, aber dann nicht in der Lage und nicht bereit seid, eure Begrifflichkeiten zu definieren und das immer so schwammig zu halten. Wie gesagt, hatte ich ja eben schon erwähnt, dieses philosophische Gespräch ist ja völlig okay, aber wenn wir an den gegenseitigen Punkten einer Diskussion sind und nicht klar ist, was ihr eigentlich meint oder was derjenige eigentlich meint mit seinem Begriff, dann kommen wir nicht weiter. Dann drehen wir uns immer nur wieder im Kreis, weil neue Begrifflichkeiten oder neue Ideen unter diesem einen Begriff zusammengefasst werden können. Und wenn ich dann was dazu sage, dann heißt es, ja, aber das und das gehört auch noch dazu, das gehört nicht dazu. Deswegen wollte ich, bevor wir überhaupt in die Diskussion einsteigen können, erstmal klären, was das überhaupt bedeutet. Und bis jetzt habe ich noch von niemandem, muss ich leider sagen, noch niemanden eine umfassende oder einigermaßen nachvollziehbare Definition gehört. Und das ist eigentlich sehr schade. Und ich habe dann auch nochmal das verdeutlicht, mit so ein bisschen satirisch, auf meinem Twitter-Account, wo ich nochmal dargelegt habe, okay, die Leute, die jetzt diese Identität annehmen und sagen, ja, wir müssen die bewahren, wir müssen die ethnokulturelle Identität der Deutschen oder Europäer bewahren und schützen, und habe dann gegenübergestellt den Fakt, dass Liberalismus, Kommunismus, Kapitalismus, also diese ganzen Gedankenschulen, diese ganzen philosophischen und wirtschaftspolitischen Gedankenschulen, das sind alles Dinge, die der europäischen oder die aus der europäischen Kultur entstanden sind oder aus der deutschen Kultur entstanden sind. Das sind alles europäische oder deutsche Philosophen gewesen, die sich diese Sachen überlegt haben und die vermeintlich jetzt genau diese Ideen propagieren, die von einigen der Kommentatoren, die ich bei unter dem Video hatte, abgelehnt werden. Und für mich ist es einfach ein Widerspruch, der entsteht. Man kann nicht von so einem allgemeinen Begriff wie deutscher Geschichte und deutscher Kultur reden und dann aber bestimmte Teile ausklammern, die einem nicht passen, und andere einklammern. Also, ich meine, das kann man machen, aber da muss man sich gefallen lassen, dass gefragt wird, was meinst du eigentlich genau? Wenn ich sage, ich möchte die deutsche Geschichte und Kultur bewahren, dann zählt da für mich genauso der Liberalismus und der Kapitalismus dazu. Entsprechend auch der Neoliberalismus und der Globalismus, der von vielen her abgelehnt wird, in diesem Bereich der Protektionisten, sage ich mal, die halt wieder diesen Nationalstaat haben wollen. Das sind alles Ideen, die werden abgelehnt, obwohl sie nachweislich Teil der deutschen Geschichte und Kultur sind. Und die anderen Ideen, die sie gut finden, also Nationalismus zum Beispiel, Patriotismus, die eben auch Teil der deutschen, europäischen Kultur sind, die werden dann hochgelobt und gesagt, das müssen wir bewahren. Wir müssen die geistigen und Dichter und Denker müssen wir letztendlich bewahren. Das war, glaube ich, ein Kommentar, den fand ich ganz interessant. Da ging es darum, diesen Vergleich zwischen Dichter und Denker, Mörder und Henker. Ja, das ist, dass man sagt, okay, die gesamte Geschichte ist natürlich voll mit positiven und negativen Dingen. Also die kann man natürlich selber positiv und negativ bewerten. Und deswegen habe ich darauf so beharrt, dass die Leute mir ganz klar sagen, was meinen sie? Was sind die Ideen? Was sind die Gedankenschulen? Was sind die Philosophien, die gesellschaftspolitischen Maßnahmen, die sie fordern? Was zählt darunter? Und dieser Oberbegriff der ethnokulturellen Identität ist so schwammig, dass da ein Kommunist kann darunter verstehen, dass er die deutsche Kultur bewahren möchte, weil er Karl Marx und Friedrich Engels so toll findet. Genauso kann ein Kapitalist, der die Ideen von Adam Smith sonderlich toll findet, kann die quasi darunter verstehen unter einer ethnokulturellen europäischen Identität und so weiter und so fort. Also das kann sich jeder so zurechtlegen, wie er möchte. Und da, ich weiß nicht, es kann man gerne so machen, aber eine Diskussion darüber zu führen, ist aus meiner Sicht ziemlich, ja, es führt zu nichts. Wir kommen zu keinem Punkt, wir können keine klaren Definitionen haben und keine konkreten Argumente austauschen, weil die Begrifflichkeiten nicht geklärt sind. Also da nochmal ganz allgemein gesagt, bitte, wenn nochmal jemand mit mir darüber diskutieren möchte, definiert bitte eure Begrifflichkeiten. Auch wenn es schwerfällt, auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn es schwammig ist, klar, Kulturen sind nicht klar abgrenzbar, aber wenn ihr mit sowas hantiert, mit solchen Begriffen, dann ist es nicht meine Aufgabe, darüber hinwegzusehen und einfach anzunehmen, dass ihr schon das Richtige meint oder ich verstehe, was ihr meint, sondern es ist eure Aufgabe, klar zu machen, worüber redet ihr eigentlich, was wollt ihr eigentlich erreichen, was wollt ihr bewahren und was wollt ihr nicht bewahren. Das wäre jetzt so mein Feedback und meine Schlussfolgerung aus dem Part. So, dann kamen auch so ein paar andere Sachen, da gehe ich jetzt nur kurz drüber. Also angeblich, ich bin nicht der Ideologie der ewigen Mitte verfallen, ich bin nicht radikal genug, ich bin ewig gemäßigt und will immer den Weg des geringsten Widerstands, da habe ich komplett den nachvollziehbaren Rahmen verloren, was mir dabei eigentlich gesagt werden sollte. Das führte dann dazu, dass mir gesagt wurde, ja, ich würde ja keine eigenen Argumente und Ideen verwenden, ich würde nur die Aussagen und Definitionen anderer wiedercoin, vermutlich, weil ich alles definiert habe und Studien verwendet habe, dass ich also nur die Ideen und Argumente anderer klaue und auch nicht selbst zu Lösungen komme. Also das ist für mich komplett unverständlich. Also das kann aus meiner Sicht nur erklärt werden, wenn jemand nicht wirklich weiß, wie zum Beispiel wissenschaftliche Methoden, wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Es ist normal, dass man nicht aus der Luft heraus irgendwelche Theorien entwickelt, sondern dass man immer auf der Basis anderer aufbaut und im Rahmen und im Bezug und im Kontext dieser anderen Arbeiten seine eigenen Ideen präsentiert. Das heißt, was ich gemacht habe in meinem Video, ich habe natürlich fertige Definitionen genommen, ich habe veröffentlichte wissenschaftliche Daten genommen und habe daraus meine Analyse gemacht, habe das zusammengeführt, die Ideen, habe daraus meine Schlussfolgerungen gezogen und meine Schlussfolgerungen sind das, was die neue Idee quasi ist. Vielleicht hat das schon mal jemand vor mir gemacht, das kann durchaus sein. Ich habe darüber zumindest nichts gefunden und ich sage mal so, das ist die Produktion, die ich erstellt habe, die Produktion der Idee dahinter. Die kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber mir vorzuwerfen, ich hätte nichts Eigenes verwendet und nichts Eigenes geschaffen. Ja, also das ist für mich sehr, sehr merkwürdig, dass man so herangeht, weil Ich würde es sehr merkwürdig finden, wenn jemand sich hinstellt und sagt, ja, ich habe mir eine komplett eigene Idee, vollkommen unabhängig von irgendwem anders erstellt. Und dann würde ich erstmal sagen, ja, das hast du dir wahrscheinlich ausgedacht. Und wenn du gar nichts hast, um das zu belegen, wenn du keine Daten gesammelt hast, zum Beispiel, um das irgendwie empirisch nachzuweisen, warum soll ich dir in irgendeiner Weise glauben? Also, das ist für mich eine sehr merkwürdige Herangehensweise, dass man mir das auch noch vorwirft. Wie gesagt, vermute ich mal, dass da nicht so ganz verstanden wurde, wie man eigentlich wissenschaftlich analytisch arbeitet. Aber gut, das nur dazu. Genau, der abschließende Satz war dazu, um zu Wertevorstellungen zu gelangen, kannst du nicht ewig adaptieren. Ich würde mal behaupten, dass alle Wertevorstellungen, die jeder von uns hat, adaptiert wurden, und zwar von allen, die uns erzogen haben, die in unserem Umfeld waren. Das ist nichts, was man selber entwickelt. Klar, man kann natürlich im Laufe der Zeit sich anpassen, man kann sich neue Vorbilder suchen, neue Moralvorstellungen entwickeln, aber es ist in den seltensten Fällen der Fall, dass man das komplett alleine macht, sondern in der Regel adaptiert man das von dem, was irgendwo in einer Gesellschaft vorgegeben wird, von der Peer Group, also von Freunden, Bekannten, Arbeitsumfeld, wie auch immer, und dann sich hinzustellen und zu sagen, ja, das muss man quasi selber machen. Ja, ich glaube, da hat sich jemand ein bisschen in seiner Argumentation verrannt. So, dann noch ganz kurz, wieder so Schlagworte. Es wird mir vorgeworfen, ich verwende Tagesschau-Sprech, also so Mainstream-medienmäßig wahrscheinlich, weil ich die Leute von diesen Pegida-Märschen gezeigt habe, die dann die Schilder hatten mit für ein christliches Abendland und so weiter. Oder Europa den Europäern, wo ich auch, also, sorry, ich meine, was ist das für ein Vorwurf? Fakt ist, die Leute haben diese Schilder gehalten, haben sie getragen und haben damit ihre Meinung vertreten. Man kann natürlich immer sagen, ja, das ist halt ein Spruch, der wurde runtergebrochen, um halt einen Slogan zu haben, um den zu vermitteln. Aber trotzdem ist das irgendwo deren Meinung gewesen. Sonst hätten sie das nicht auf das Schild geschrieben. Und das ist für mich ein Ausdruck von der gleichen Identitätspolitik, wie wenn Feministinnen oder Feministen auf irgendwelchen Märschen Schilder haben, wo drauf steht, ja, keine Ahnung, ich hab eine Vagina und deswegen bin ich so und so viel wert. Oder ich bin eine Frau und deswegen muss X und Y passieren. Das ist exakt das gleiche Argument. Es wird die Identität als Grundlage genommen, um dann zu sagen, aus dieser Identität heraus ergeben sich meine Interessen und meine politischen Ziele. Und das ist aus meiner Sicht kompletter Schwachsinn. Weil das ist definitiv eine Willkür. Es ist Willkür, das als Grundlage zu nehmen. Das wurde mir auch vorgeworfen. Das ist ja, wie gesagt, wieder bei dem Begriff der ethnokulturellen Identitäten, dass es sich aus der Geschichte ergibt. Das wäre angeblich keine Willkür. Sorry, aber auch wenn ich sage, als Mann oder als Frau, das ist meine Identität, das ist auch keine Willkür in dem Sinne, weil es ist Fakt, wenn jemand entsprechende biologische Grundlagen hat, XY-Chromosom, SY-Gen und so weiter, ja oder nein, dann ist es natürlich Teil meiner Identität, dass ich ein Mann oder eine Frau bin. Aber das alleine ist kein Quell meiner Interessen. Das verstehen, glaube ich, oder wurde missverstanden von dem, was ich kritisiere, dass dieses Merkmal, dieses äußere oder körperliche oder demografische Merkmal, egal ob jetzt Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, wie auch immer, das ist kein Quell von Interessen. Beziehungsweise, wenn es ein Quell von Interessen ist, dann wurde mir das nicht erläutert, wie aus so einem demografischen Merkmal ein Interesse entstehen soll und vor allem kein kollektives Interesse. Das ist ja der nächste Schritt. Zu sagen, es ist Teil der persönlichen Identität, ist eine Sache. Das kann ich noch nachvollziehen, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt eine Frau oder ein Mann und aufgrund dieses Merkmals habe ich zum Beispiel Diskriminierung erlebt. Dann wird das irgendwann Teil meiner Identität, wenn ich das regelmäßig erlebe. Aber auf dieser Basis dann nochmal den nächsten Schritt zur kollektiven Identität zu machen und zu sagen, okay, wir sind alle Frauen und wir sind alle Männer. Und weil einigen von uns negative Ereignisse passiert sind, haben wir jetzt das und das und das als Ziel. Keine Ahnung, ist aus meiner Sicht non sequitur. Das folgt für mich daraus nicht, wie das sich das ergeben soll. Wie gesagt, für mich entstehen Interessen aus dem Individuum heraus. Und das ist für mich auch ausschließlich mit biologischen Grundlagen vereinbar. Der Mensch ist inhärent erstmal Egoist und aus uns als biologischem Wesen, aufgrund uns als Bewusstsein und Gehirn, was wir haben, unser Nervensystem und so weiter, das ist erstmal entkoppelt von unseren Mitmenschen und unsere Interessen, die intern entstehen eben aus uns heraus. Das heißt, dahingehend sind wir erstmal Egoisten und genauso haben wir uns auch evolutiv entwickelt. Wir haben uns nicht als Schwarmintelligenz entwickelt, wie zum Beispiel bestimmte Insekten, staatenbildende Insekten und so weiter, die auch als Vergleich angeführt wurden und so weiter, aber da will ich nicht drauf eingehen. Fakt ist, wir sind keine Schwarmintelligenz, wir haben uns nicht so entwickelt, wir haben uns als Individuen entwickelt, die natürlich in sozialen Verbänden leben. Das heißt, immer dieses Feedback haben wir auf jeden Fall, aber in erster Linie handeln wir als Egoisten. Und in Gesellschaften soll die Balance gefunden werden zwischen Egoismus und sozialem Miteinander. Und mein Erläuterungsansatz war ja, dass es genau dafür Nachweise gibt, warum wir als Menschen eben nicht nur pur egoistisch handeln oder warum es vorteilhaft ist, als egoistisches Wesen trotzdem altruistisch zu handeln. Es ist zwar kein wirklicher Altruismus, denn wie gesagt, das ist reziproker, also wechselseitiger Altruismus, aber dass wir dafür einen biologischen Beleg haben, dass das ein Grund ist, warum wir überhaupt Kooperation haben und warum wir überhaupt in der Lage sind, Gesellschaften zu bilden von diesen Größen. Darauf wollte ich doch eigentlich hinaus, mit meinem Video, meinen Erläuterungen. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen den Faden verloren. Ich habe beim Tagesschausprech angefangen. Genau, kollektive Identitäten und so weiter. Ja, also genau, für mich ist es einfach schwierig. Also für mich fehlt einfach das logische Bindeglied zwischen, okay, ich habe dieses Merkmal und deshalb habe ich diese Interessen. Wenn klar wäre, dass alle Menschen einer Hautfarbe, einer Herkunft oder eines Geschlechts zu gleichen Anteilen diskriminiert werden, die gleichen Erfahrungen machen und dann sagen, okay, das ist der Grund, warum ich jetzt dagegen kämpfen möchte, völlig legitim. In den meisten Fällen ist es aber nicht so. Bitte erläutert mir, wie aus einer persönlichen Identität, die auf einem Merkmal beruht, wie zum Beispiel Geschlecht oder Hautfarbe oder Herkunft, dann eine kollektive Identität wird, nach der sich entsprechend alle zu richten haben, die dieses Merkmal teilen. Der Verweis auf Geschichte und Kultur allein reicht einfach nicht aus. Und gehen wir mal ganz kurz auf diese Sache mit den Geschlechtsidentitäten, mit den 72 Geschlechtern ein. Wenn das Argument funktionieren würde, dass man sagt, ja, Geschichte und Kultur, daraus ergibt sich das einfach, weil es so und so lange einfach Teil unserer Geschichte war, deswegen ist es klar, dass daraus sich eine Identität ergibt. Dann gilt das Gleiche für diese 72 Geschlechter. Wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt Leute, die das einfach so wahrnehmen und das so als ihre Identität akzeptieren und das eben Teil der Gesellschaft wird letztendlich, dann haben wir einen gewissen Zeitraum, wo das akzeptabel ist und dann ist es legitim nach diesem Zeitraum, einfach nur, weil es dann eben Teil unserer Geschichte war, dass wir jetzt schon so und so lange akzeptieren, dass es diese Geschlechtsidentitäten gibt? Ist das dann die Legitimation? Ist es das Konzept selbst? Also, das folgt für mich daraus auch einfach nicht. Nur weil etwas schon lange da gewesen ist, ist es deswegen nicht okay oder gut oder legitim. Das Konzept an sich muss nachweisbar sein und legitimiert sein. Anderes Beispiel wäre Sklaverei. Die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte war Sklaverei okay und akzeptiert und war entsprechend auch Teil unserer Geschichte und Kultur. Würde jemand von euch jetzt herkommen und sagen, ja, das war ja eben 1000 Jahre in Ordnung, dass man andere Menschen versklavt hat. Also es ist doch auch völlig okay, dass wir es jetzt auch wieder machen. Also der Fakt, dass etwas lange vor langer Zeit akzeptiert war und lange akzeptiert war, Teil der Geschichte ist, ist einfach, sagt überhaupt nichts darüber aus, ob eine Methode, eine Vorgehensweise, eine Praktik in irgendeiner Weise legitim oder gut ist oder erstrebenswert ist. Und wie gesagt, dieses Argument fällt aus meiner Sicht komplett flach und das wurde immer und immer wieder angeführt. Geschichte, Kultur, es ist gewachsen und so weiter und so fort und deswegen ist das einfach so. Wie gesagt, Identitäten auf Basis ethnischer Merkmale sind ein Fakt der Geschichte. Sorry, das ist ein logischer Fehlschluss und kann ich so jetzt auch nicht akzeptieren. Und da sind wir auch nicht weitergekommen in den Diskussionen. So, ich muss aber mal zum Ende kommen hier mit dem Thema. Also ganz kurz, was auch wieder dann kam, sehr, sehr viele Schlagworte. Narzissmus, Nihilismus, was auch wieder mir vorgeworfen wurde, wo also angeblich meine Perspektive nihilistisch ist, nur weil ich linksliberal eingestellt bin. Das habe ich schon mehrfach jetzt gelesen und ich verstehe einfach nicht, wo diese Verbindung herkommen soll. Also, sorry, aber Nihilismus, also die Verneinung von Werten, hat überhaupt nichts mit Liberalismus zu tun. Das sind Konzepte, die überhaupt nicht zusammengehören. Wenn ich Werte habe wie Individualismus und Freiheit, dann lehne ich nicht irgendwas ab, sondern ich hebe bestimmte Werte hervor und sage, das finde ich in Ordnung. Keine Ahnung, das ist so ein Schlagwort und so eine Art Hominem fast schon. Und selbst wenn es so wäre, selbst wenn ich Nihilist wäre, es würde überhaupt nichts daran ändern, wie sinnvoll meine Argumente sind oder nicht. Und das ist auch was, also teilweise sind die Diskussionen dann noch sehr in dieses SJW-Format abgedriftet, wo dann solche Schlagworte mir um die Ohren geworfen wurden, als ob das irgendwas an den Argumenten im Video ändern würde. Also wenn ich der absolute Narzisst, Individualist, Egoist, Nihilist wäre oder Hedonist, wurde auch gesagt, sorry, das spielt überhaupt gar keine Rolle. dafür, ob meine Argumente valide sind oder nicht. Also, ich verstehe halt nicht, auf welcher Basis ihr da, also ich will jetzt nicht mehr überschlagen und hier verallgemeinern, aber bei einigen Leuten, es waren nicht, es waren ein paar, die hatten Kritik und auch legitime Kritik gerne, aber einige Kommentare fand ich wirklich sehr merkwürdig. Und da war die Argumentationsstruktur, hat mich sehr, sehr stark an SJW-Sprech erinnert. Und das fand ich eigentlich, ich fand es ein bisschen enttäuschend, sagen wir es mal so. Ich fand es erst frustrierend und dann enttäuschend, dass man auf dieser Ebene diskutieren wollte. Ja. So, noch ein Argument, ja, Selbstmordraten wären ja höher in liberalen, individualistischen Systemen. Habe ich geguckt, ja, gibt es Studien, die das zeigen. Gibt auch genug Studien, die zeigen, dass Selbstmordrate in kollektivistischen Systemen höher ist. Gerade habe ich auch im Video gezeigt, Beispiele, diese ganzen Formen des Selbstmords aufgrund des Gesichtsverlusts durch Ehrverletzungen und so weiter. Das sind alles Konzepte, die sind in kollektivistischen Systemen entstanden. Und also, das ist für mich auch ein Argument, was nicht funktioniert. Also erstmal gibt es für beide Systeme natürlich Nachteile. Und ich glaube, die Selbstmordrate, da müsste ich jetzt mal nachgucken, inwieweit die Selbstmordrate wirklich höher oder geringer ist, aber das spricht nicht dafür, dass das System irgendwie schlecht ist, sondern dass Leute offenbar nicht genügend therapeutische Betreuung bekommen. Und ich glaube, die therapeutische Betreuung ist gerade in kollektivistischen Systemen ein bisschen schwieriger, weil das erneut wieder einen Gesichtsverlust bedeuten würde, wenn man zugeben muss, ja, ich schaffe das nicht, ich bin nicht in der Lage, mit der Gruppe mitzuhalten. Und ja, also das ist aber auch ein ganz eigenes Thema, gehe ich jetzt nicht genau darauf ein. Dann, wie gesagt, dann wurde es teilweise sehr unredlich, wo einige Leute mir vorgeworfen haben, ich würde Fellpflegeforschung zur Erklärung der EU-Subventionspolitik verwenden, also wo so ein bisschen abwertend darüber geredet wurde, dass ich versuche, mit Verhaltensstudien irgendwie menschliches Verhalten zu erläutern. Und da ist mir wirklich, also da habe ich wirklich komplett den Glauben an die Redlichkeit einiger Leute verloren. Ich finde es sehr überraschend, dass man dann, wenn ich zum Beispiel über das ganze biologische Geschlecht und so gesprochen habe und da mich auf Verhaltensstudien, Tierstudien und so berufen habe, da war es dann offenbar okay, das zu machen und da dann menschliches Verhalten zu erklären oder menschliche generell, menschliche Physiologie auch zu erklären und daraus folgendes Verhalten zu erklären. Aber wehe, ich mache das bei einem Thema, was jemandem am Herzen oder anderweitig am Herzen liegt und wo ich da nicht seiner Meinung bin, dann kann man ja auf gar keinen Fall irgendwie Erkenntnisse aus der Verhaltensbiologie übertragen auf den Menschen. Das ist ja komplett, also ja, nee, da war für mich auch dann der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr weiter diskutiert habe, weil das ist einfach komplett unredlich. Da wird nicht auf die Argumente eingegangen, sondern wird einfach abgetan nach dem Motto, ja, das kann man ja nicht übertragen. Und das ist einfach falsch. Man kann es übertragen, das habe ich gemacht in meinem Video. Wenn man der Meinung ist, das geht nicht, dann muss man diese Argumentationsführung auch durchführen und kann nicht aber nur sagen, nö. Weil wenn das jemand macht, dann sage ich auch nö und dann war's das. Ich meine, dann ist die Diskussion halt vorbei, aber es ist sehr schade, dass sowas dann so enden musste. So, um das Thema zum Abschluss zu bringen, möchte ich jetzt gerne noch einen Kommentar vorlesen, den ich unter das Video von Emperor Caligula geschrieben habe. Er war der Erste, der ein Antwortvideo auf mein Video gemacht hat, was ich an sich eigentlich sehr gut fand, das Video von ihm. Nur leider hatte ich das Gefühl, dass er nicht so wirklich auf die Sachen eingegangen ist oder viele Sachen nicht eingegangen ist, die ich eigentlich angesprochen habe in meinem Video. Er hat mehr allgemein gegen die Idee des Libertarismus oder Liberalismus argumentiert und da eher eine extreme Position genommen, die ich so auch nicht in meinem Video vertreten habe. Und ich denke, das fasst ganz gut zusammen, was vielleicht auch bei einigen von euch, die jetzt Kritik an meinem Video hatten, vielleicht missverstanden wurde. Und ich möchte deswegen nochmal gern einen Teil von dem Kommentar vorlesen, den ich unter seinem Video geschrieben habe. Vielleicht ist das nochmal eine gute Möglichkeit, um das Ganze ein bisschen aufzuklären. Also, ich habe geschrieben, ich möchte mit meinem Video unter keinen Umständen einen Hyperindividualismus propagieren, bei dem kollektive Strukturen abgeschafft werden und wir nur noch in kleinen Gruppen von 150 Personen leben. Also das ist der Bezug zu der Dunbar-Zahl. Meine Analyse bezog sich eher auf grundlegende Prinzipien menschlicher Verhaltensweisen, die aufgrund evolutionärer Entwicklung eher mit einem individualistischen System harmonieren. Damit möchte ich aber nicht in eine Dichotomie zwischen Anarchie und faschistischer Diktatur abgleiten. Es geht mir dabei eher um eine Tendenz, einem Ideal, nach dem ein Gesellschaftssystem meiner Meinung nach streben sollte. autoritäre Strukturen auf das Notwendigste einpendeln, also Institutionen, Bürokratie, Steuern, Gesetze, Justizsystem und so weiter, und tendenziell den Fokus auf das Individuum lenken, nicht auf das Kollektiv. Mit dem Kollektiv beziehe ich mich hier auch nicht zwangsläufig auf den Nationalstaat, sondern auf die kollektiven Identitäten, die momentan überall aus dem Boden sprießen. Ich stimme da auch deiner Analyse vollkommen zu. Das ist vermutlich eine Gegenbewegung gegen die Hyperindividualisierung der letzten Jahrzehnte in westlichen Gesellschaften. Diese kollektiven Identitäten werden meiner Ansicht nach in erster Linie auch willkürlich, zum Beispiel auf Basis demografischer Merkmale wie Hautfarbe, Herkunft oder Geschlecht, geschaffen. Und unter diesem Konstrukt werden dann politische Interessen und Ziele verfolgt, die manchmal mit den Individuen innerhalb korrelieren und manchmal nicht. Über die Zeit homogenisieren sich aber die Interessen und Ziele der Individuen innerhalb dieser Kollektive, Konformitätsdruck, und repräsentieren nicht mehr die wirklichen Interessen des Individuums, sondern das Individuum übernimmt nach und nach die Interessen und Ziele, die ihm durch die hierarchisch höher stehenden Individuen vorgegeben werden. Grundlegend fasst das nochmal ganz gut zusammen, was ich eigentlich mit meinem Video ausdrücken wollte, wo ich hin wollte, was ich erläutern wollte und wo ich eben die Gefahren sehe, wenn man sich auf kollektivistische politische Methoden einlässt. Ein anderer wichtiger Punkt, der auch noch erwähnt werden soll, ist, dass, glaube ich, einige Leute unter dem Video oder die Vermutung hatten, die unter dem Video kommentiert haben, dass ich eine Form der absoluten Toleranz vertreten würde. Also, dass ich zwar meine liberalen und toleranten Werte nach außen trage, aber ich das ja damit nicht Leuten begegnen könnte, die selber intolerant sind oder autoritär reagieren. Und da habe ich mich auch ein bisschen gefragt, wie man auf die Idee kommt, weil das habe ich in meinem Video so nicht vertreten. Das würde ich so auch niemals vertreten. Denn die Toleranz der Intoleranz ist letztendlich ein Paradox. Und das ist ein Punkt, den man sich immer bewusst sein muss, dass das keine zielführende realpolitische Umsetzung von Zielen sein kann. Und das wird auch eigentlich deutlich, wenn man sich nochmal genau anschaut, was ich eigentlich im Video zum reziproken Altruismus und zum Kooperationsverhalten gesagt habe. Wenn autoritäre Personen, also nicht kompatible Werte und Normen, zum Beispiel hier nach Europa, nach Deutschland kommen und sich entsprechend nicht auf die Kooperation mit der dort lebenden Bevölkerung einlassen. Das heißt im Prinzip, sich an die Werte und Normen anpassen und auf der gleichen kooperativen Basis mit den Leuten hier vor Ort arbeiten, dann haben wir das Problem des Betrugs, das ich ja auch erwähnt habe in meinem Video. Das heißt, wenn eine Partei die andere Partei betrügt und eben nicht auf Kooperationsbasis geht, das kann ja auch über einen Kompromiss funktionieren, aber es muss eine Basis geben für Kooperation. Und wenn sich zwei ausschließende Wertesysteme begegnen und aufeinandertreffen und das nicht möglich ist, dann muss eine Lösung gefunden werden. Und entsprechend haben wir hier keine Form der Toleranz. Also derjenige, der kooperieren will, muss nicht den tolerieren, der nicht kooperieren möchte. Und das habe ich auch relativ deutlich gemacht, dass eine liberale und individualistische Gesellschaft auch nur nach diesem Prinzip funktionieren kann, dass sich alle an dieses Kooperationsprinzip halten. Und wer sich nicht daran hält, der wird entsprechend von den staatlichen Institutionen sanktioniert. Und diese Option haben wir und diese Option nutzen wir auch jetzt schon. Und da kann man dann gerne im Einzelfall darüber diskutieren, welche Maßnahmen sind jetzt entsprechend notwendig, wie autoritär darf man hier vorgehen, welche Ansprüche stellt man zum Beispiel an Personen, die nach Europa, Deutschland und so weiter emigrieren. Aber dazu muss nicht das Grundprinzip der Kooperation und des Liberalismus aufgegeben werden, um diese Maßnahmen durchzusetzen. Also ich glaube, da haben auch einige Leute wieder so eine falsche Dichotomie aufgebaut. Es geht nur das eine oder das andere. Und das wollte ich entsprechend auch überhaupt nicht vermitteln. Also hier ganz klar, Kooperation muss funktionieren. Und entsprechend muss sich auch vor allem derjenige, der quasi Teil dieser Gesellschaft werden will, Teil der liberalen Gesellschaft werden möchte, der muss sich entsprechend diesen Vorgaben auch anpassen, zumindest insoweit, als dass er in der Lage ist, auf der gleichen kooperativen Basis mit allen anderen zu arbeiten. Und wenn er sich dagegen bewusst widersetzt und wie auch immer da nicht mitmachen möchte, dann kann er sich auch nicht auf irgendwelche anderen Werte und Normen berufen und dann sagen, ja, das ist aber Teil meiner Kultur, meiner Religion, dass ich jetzt eben nicht kooperativ mit euch sein muss. Das ist ein Punkt, der einfach nicht akzeptabel ist. Und auch hier gelten wieder die Sanktionen, die man dann entsprechend natürlich diskutieren muss, was da möglich ist. Aber wie gesagt, ein liberales System ist dahingehend nicht handlungsunfähig. Ich glaube, das ist bei einigen eher so die Vorstellung gewesen, dass das das Einzige ist, was ein liberales System machen kann, nämlich handlungslos zu sein, keine Möglichkeit haben, zu sanktionieren und so weiter. Und das ist auf gar keinen Fall der Punkt, den ich hier vertreten würde. Identitätspolitik, egal wer sie jetzt macht, ob es Black Lives Matter ist, ob es Feminismus ist, ob es SJWs im Allgemeinen sind, ob es Identitäre sind, ob es Patrioten sind, ob es Nationalisten sind, scheißegal. Das ist alles eine Form des Kollektivismus und beschreibt eine gewisse politische Methode, politische Vorgehensweise. Und darin, wie gesagt, sehe ich eben die Gefahren des Machtmissbrauchs, der Manipulation. Und es hat erstmal nichts damit zu tun, dass ich in irgendeiner Weise Kollektive ablehnen würde oder autoritäre Maßnahmen generell ablehnen würde. Das habe ich, wie gesagt, im Video auch gezeigt. Selbst die liberalsten Systeme brauchen einen Staat, sie brauchen Gesetze, sie brauchen Institutionen und so weiter und so fort. Denn Korruption, Betrug, Vetternwirtschaft, Egoismus und so weiter und so fort sind alles Probleme, die eine Gruppe zerstören können, ein Kollektiv zerstören können. Ich plädiere dafür, dass Kollektive auf Interessen basieren sollen, auf Zielen basieren sollen. Und zwar Ziele, die das Individuum für sich selbst formuliert und auf Basis dieser Interessen und Ziele dann seine Gedankensbrüder und Schwestern findet und darauf dann entsprechend eine Interessensgruppe bildet und sagt, okay, das wollen wir erreichen. Was ich als problematisch betrachte, sind geschaffene Identitäten und es ist völlig egal, ob das jetzt auf Basis vom Geschlecht passiert, auf Basis von Herkunft oder Geschichte oder Kultur, also von äußerlichen oder demografischen Merkmalen und dass daraus dann ein Kollektiv gebildet wird und dass alle da reingefercht werden, die eben diese Merkmale zeigen, unabhängig von ihren Interessen. Und dann wird in diesem geschaffenen Kollektiv wird dann ein Gruppenziel vorgegeben oder mehrere Gruppenziele vorgegeben. Und dann wird über Zeit durch Konformitätszwang eine Homogenisierung erreicht. Das heißt, nicht mehr das Individuum hat eben vielleicht auch abweichende Ideen und Interessen, sondern man versucht, eine homogene Gesellschaft, ein homogenes Kollektiv zu schaffen, um natürlich politisch mehr Einfluss haben zu können. Das erkenne ich ja auch als Vorteil an. Aber wie gesagt, daraus ergibt sich gleichzeitig die Gefahr des Machtmissbrauchs und der Manipulation. Und wohin das führen kann, haben wir in der Geschichte sehr oft gesehen und sehen wir auch aktuell, dass wir eben Gruppen schaffen oder dass sich Gruppen bilden, wo abweichende Meinungen einfach ausradiert werden, wo man niedergeschrien wird, wo man ausgeschlossen wird, wenn man Kritik übt zum Beispiel. Und das ist halt nichts, wofür ich stehe. Ich stehe für einen offenen Diskurs, ich stehe dafür, dass man Ideen austauscht, dass man sich äußert und auch kontroverse Meinungen austauscht. Selbst zwischen Leuten, die sich eigentlich sehr nahe stehen vielleicht oder die irgendwie sonst viel gemeinsam haben, auch da muss es möglich sein. Und das alles lässt sich aus meiner Sicht nicht vereinbaren mit einem Kollektiv. Also mit einem kollektivistischen Denken. Denn da ist das Ziel die Homogenisierung und die Gruppenziele, die durchgesetzt werden müssen und nicht das Individuum selbst. Und auf diese Kritik ist auch kaum jemand eingegangen. Also die Tatsache, dass Kollektive oder Kollektivisten, ich sag mal Kollektiv, ich mache selber den Fehler, der Fakt, dass kollektivistische Ansätze diese Gefahren bergen, Machtmissbrauch, Manipulation, das hat zumindest keiner kritisiert. Also dahingehend scheinen die Leute mir auch zuzustimmen, dass die Gefahr da ist. Und deswegen nochmal der Verweis auf unser Spektrum am Anfang des politischen Kompass. Wenn man Richtung autoritär geht, heißt das nicht, dass man sofort eine Diktatur haben möchte. Das so darzustellen, als ob es nur das eine oder das andere gibt, das wollte ich nicht machen und das solltet ihr auch nicht machen. Also es ist keine Dichotomie, es ist immer ein Spektrum, wo man sich befinden kann. Und wie gesagt, ich sitze auf dem liberalen Spektrum stärker, weniger auf dem autoritär, kollektivistischen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch der Meinung bin, dass autoritäre Maßnahmen und kollektivistische Maßnahmen in gewissen Maßen notwendig sind. Diese müssen aber entsprechend begründet werden. Und die sind nichts Gegebenes, die sind nichts, was sich automatisch ergibt aus unserer Kultur und Geschichte heraus, sondern wir müssen uns genau überlegen, wollen wir das? Und wenn ja, warum wollen wir das? Ist es angemessen, ja oder nein? Darauf wollte ich hinaus. Deswegen noch mal eine Frage, ganz am Ende jetzt zu diesem ganzen Abschnitt, die ich gerne von euch beantwortet haben möchte, oder sagen wir zwei Fragen. Erstens, was ist ethnokulturelle Identität eines Deutschen oder eines Europäers? Was gehört da rein? Gehören da rein sich ausschließende Gedankenschulen wie zum Beispiel Kommunismus, Kapitalismus, Nationalismus, Globalismus und so weiter und so fort? Oder zählen da nur Sachen rein, die derjenige, der das eben anführt, als positiv betrachtet? Also da würde ich gerne wissen, was gehört dazu? Ist es ein allgemeiner Begriff, wo alles reinfällt, was irgendwie in der Geschichte mal vorgekommen ist? Oder zählen da nur Sachen rein, die derjenige, der das eben anführt, als gut und positiv empfindet? Und die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist, wie ergeben sich Gruppeninteressen aus äußerlichen oder demografischen Merkmalen wie Geschlecht, wie Herkunft, wie Hautfarbe, wie Sprache zum Beispiel auch? Wie ergeben sich daraus Gruppeninteressen? Das ist wichtig, Gruppeninteressen. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand das nochmal logisch nachvollziehbar erläutern kann, sodass ich auch, ich möchte es gerne verstehen, für mich ergibt sich daraus einfach ein Non Sequitur, aber ich lasse mich gerne überzeugen. Gut. So, oh Gott, 50 Minuten. Ja, viel zu viel. Jetzt noch ganz kurz zu den anderen Themen, die ich nur ansprechen wollte. Weil die es nicht mitbekommen haben, letztes Wochenende gab es eine große Welle an Shadowbans auf Twitter. Was sind Shadowbans? Das ist ein unbestätigtes Konzept, aber es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass es durchaus angewandt wird. Und zwar heißt ein Shadowban, es ist nicht offensichtlich, dass Tweets nicht mehr angezeigt werden, Nachrichten nicht mehr angezeigt werden, Profile nicht mehr angezeigt werden. Man kann sie noch ganz normal aufrufen, wenn man direkt auf das Profil von jemandem geht, wenn man direkt auf die Tweets, auf die Links der Tweets geht. Aber zum Beispiel, wenn man über die Twitter-Suche was finden möchte, sei es ein Profil, sei es ein bestimmter Tweet, dann wird einfach nichts angezeigt. Das heißt, Twitter filtert dann bewusst bestimmte Profile heraus, die nicht in der Suche angezeigt werden. Und wie weitreichend das ist, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht auch sogar über die Google-Suche, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es da eine Verknüpfung gibt. Aber zumindest auf der Twitter-Seite selbst werden dann entsprechend diese Profile nicht mehr angezeigt. Und Twitter hat sich da auch nicht zu geäußert die ersten zwei Tage. Das heißt, es wurde mir, glaube ich, am Freitag oder Samstag an diesem Wochenende wurde mir das dann entsprechend mitgeteilt. Und habe das dann auch überprüft. Und ja, man hat meine Tweets nicht gefunden und auch mein Profil nicht gefunden. Und das war auch bei vielen anderen so der Fall. Und nach zwei Tagen dann war es plötzlich wieder aufgehoben. Und dann hat Twitter eine allgemeine Nachricht oder zumindest irgendein bestimmten Online-Magazin mitgeteilt, dass es angeblich ein Fehler im Spam-Filter gewesen ist. Ist natürlich trotzdem merkwürdig, dass nur ganz bestimmte Accounts davon betroffen waren. Also nach meinem Überblick waren es eben vor allem sehr kritische Accounts. Es waren Accounts, die mehr aus dem politisch rechten Spektrum anzufinden sind, was ja auch nicht ungewöhnlich ist, da auch Twitter, soweit es inzwischen klar ist, einen sehr linken Bias hat, linkspolitischen Bias hat und dann entsprechend solche Meinungen und Aussagen gerne mal rausgefiltert werden. Oder auch Tweets nicht angezeigt werden und so weiter. Aber wie gesagt, ist unbestätigt. Twitter hält sich darüber bedeckt. Es wurde mir keine Meldung zugetragen, dass ich überhaupt gesperrt wurde oder zumindest geshadowbanned wurde. Und auch als ich wieder entsperrt wurde oder entshadowbanned wurde, habe ich auch keine Meldung bekommen. Also da wird überhaupt gar nicht drüber gesprochen. Das passiert einfach. Und es wird vermutlich auch immer schlimmer werden in den nächsten Wochen. Denn immer mehr Maßnahmen zur Filterung werden letztendlich eingesetzt und ich sehe das als sehr, sehr, sehr kritisch an, sehr problematisch und es wird wahrscheinlich auch nochmal ein Video werden, wo ich drüber reden werde, generell über diese ganze Hate Speech Sache, Netz.dg und so weiter, wo ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen möchte jetzt. Denn das Netzwerkdurchsetzungsgesetz wurde letzten Freitag den 30.06.2017 wurde das Netzwerkdurchsetzungsgesetz beschlossen. Und das bedeutet, laut den Meldungen nochmal zusammengefasst, dass jetzt die Online-Netzwerke, also Facebook, Twitter, YouTube, also alle, soweit ich verstanden habe, alle Online-Netzwerke, die verfügbar sind, müssen offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnisnahme löschen. Sonst drohen hohe Geldstrafen. Und diese Geldstrafen können bis zu 50 Millionen Euro sein. Und bei weniger eindeutigen Fällen gibt es eine Frist von 7 Tagen. Es gibt auch, glaube ich, noch dafür, wenn die Unternehmensstellen im Ausland sitzen, dann haben sie 48 Stunden Zeit, aber es ist ein sehr kurzer Zeitraum. Und es hat natürlich das Problem, dass bei so hohen Geldstrafen die Gefahr des sogenannten Overblockings besteht. Das wurde jetzt von sehr, sehr vielen Leuten auch kritisiert. Nicht nur in den sozialen Netzwerken, nicht nur auf Twitter, sondern auch generell in den ganzen Medien. Denn natürlich wenn mit so hohen Geldstrafen gedroht wird, ist die Gefahr sehr groß, dass Twitter und Facebook und YouTube, dass die nicht viel Zeit verstreichen lassen, gar nicht die Ressourcen vielleicht haben, genau zu prüfen, ist das jetzt offensichtlich rechtswidrig, sondern im Zweifel lieber sofort löschen. Einfach um die Gefahr dieser Strafe von 50 Millionen Euro aus dem Weg zu gehen. Alle Tweets, alle Posts, alle Videos, die irgendwo in dem Bereich der Grauzone liegen könnten, die irgendwie gemeldet werden, die werden möglicherweise erst einmal präventiv gelöscht oder zumindest blockiert, damit die Unternehmen diesen Strafen aus dem Weg gehen. Und in dem ganzen Gesetzentwurf von Heiko Maas ist nicht mal ein Widerspruchsrecht geplant. Das heißt, wenn ein Post oder ein Video gesperrt wird, zum Beispiel von mir, habe ich keine Möglichkeit, gegenüber Twitter oder YouTube einen Widerspruch einzulegen und zu sagen, nee, das war nicht rechtswidrig. Und das ist für mich zum Beispiel eine dieser autoritären Maßnahmen, die ich auch kritisiere. wo ich nicht der Meinung bin, dass es in irgendeiner Weise richtig ist. Weil diese Sachen funktionieren immer so lange gut, wie man selber am längeren Hebel sitzt und sagen kann, ja, wir bestimmen jetzt, was rechtswidrig und was nicht okay ist, was geblockt werden soll. Aber wenn das Blatt sich mal wendet, weil neue Wahl, neue Partei an der Macht oder was auch immer, sehr unwahrscheinlicher Fall, man hat irgendwie den radikalen Umbau der politischen Landschaft und diese ganze Infrastruktur und diese ganzen Gesetze sind schon etabliert, kann von jetzt auf gleich das genutzt werden, um Opposition, um eben negative, kritische Meinungen, wie auch immer, einfach auszublenden. Und zwar auch noch mit entsprechender Legitimation durch den Staat und durch die Gesetzgebung. Also ich sehe den Sinn dahinter nicht wirklich aus. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr gefährlich für die Demokratie, sehr gefährlich für die Meinungsfreiheit. Da bin ich zu 100% dagegen. Es ist mir völlig egal. Und wenn jemand im Einzelfall irgendwelche rechtswidrigen Inhalte postet, dann muss man darauf vertrauen, dass die Plattformen entsprechende Meldemöglichkeiten einbinden, die man das dann entfernen kann. Aber nicht auf diese Art und Weise, wo einfach Unternehmen wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt wird und sagt, okay, ihr löscht das jetzt sofort und danach werden Fragen gestellt. So im Prinzip kommt mir das vor. Und wie gesagt, damit haben wir erstmal eine Privatisierung, eine Rechtsauslegung. Die Plattformen werden zum Richter ernannt. Aus meiner Sicht auch gar keine Rechtsstaatlichkeit dahinter. Und das ist auch ein Punkt, warum 8 von 10 Experten, die befragt wurden für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, für das Netz.dg, die das als verfassungswidrig betrachten. Und deswegen können wir immer darauf hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht bei entsprechender Klage, die vermutlich schon eingereicht wurde, das Ganze wieder aufheben wird. Aber möglicherweise ist es so, dass es kurzfristig vielleicht in Kraft tritt. Also wir müssen die nächsten Wochen abwarten, was da vielleicht passiert, welche Auswirkungen das genau hat. Aber es ist sehr gefährliche Sachen, die sich da letztendlich etablieren. Und die letzte Nachricht, die ich bei Spiegel Online gelesen hatte, war, dass jetzt auch nicht nur entsprechend diese Löschungen durchgesetzt werden, sondern dass auch der Staat in die Algorithmen von Facebook und so weiter eingreifen möchte, um da schon vorab zu filtern. Und das ist auch eine Zukunft, auf die wir hinsteuern, wo diese ganzen persönlichen Feeds, also eure Nachrichten, Timelines, wie auch immer, dass die nicht nur von den Unternehmen auf Werbetauglichkeit getrimmt werden, dass ihr mit entsprechenden Posts bedient werdet, die euch dazu bringen, mehr Sachen zu kaufen, sondern dass auch dann entsprechend der Staat die Möglichkeit hat, da einzugreifen, vielleicht bestimmte Meldungen, die nicht so gut sind, die denen nicht gefallen, die gewissen Leuten nicht so, im Dorn im Auge sind, dass die dann entsprechend auch vielleicht gedrosselt werden, dass die nicht so vielen Leuten zugänglich gemacht werden, dass sie vielleicht ganz ausgeblendet werden und so weiter und so fort. Und das ist alles Sachen, die im Hintergrund ablaufen, auf die dann der User selbst keinen Einblick hat. Es gibt keine Transparenz. Und das ist auch einer der Punkte, die für mich ein großes, großes Problem darstellen. Selbst wenn die Unternehmen das alleine nur machen und sich und ihre Filtermaßnahmen einbauen. Ich habe kein Problem damit, wenn man das anbietet und sagt, okay, hier, wir haben ein System eingebaut mit einer KI, die filtert die ganzen Posts nach irgendwelchen Begrifflichkeiten, nach Bildern und so weiter. Und wenn du willst, kannst du den Filter aktivieren und der erhöht aus unserer Sicht die Qualität der Sachen, die du siehst. Wenn man das freiwillig anklicken kann, vollkommen okay, kann jeder machen. Man muss nicht den größten Müll, der teilweise gepostet wird, muss man ja auch ganz klar sagen. Teilweise sind die Posts eben mit sehr niedriger Qualität, also irgendwelche bescheuerten Aussagen, mache ich ja selber auch auf Twitter, Shitposten und so weiter. Völlig legitim, wenn man das ausblenden möchte als Person. In meinem Profil will ich das an und sage, nee, ich will es nicht sehen. Bitte filter das für mich. Okay. Selbst bei Plattformen wie Twitter gibt es diese Filter. Und wenn ich sie ausschalte, werden trotzdem noch Tweets gefiltert. Also selbst wenn ich dann persönlich sage, nein, ich will alles sehen, habe ich trotzdem nur noch einen fest verbauten Filter, den ich nicht ausschalten kann. Und es wird mir auch nicht gesagt, also es gibt keine Transparenz darüber, was denn eigentlich geblockt wird. Und es wird auch bei diesen ganzen schadlichen Eingriffen, die Algorithmen nicht, es wird keine Seite geben, wo man nachgucken kann, was wurde denn jetzt geblockt. Das wurde denn rausgenommen. Es passiert alles im Hintergrund und das ist halt aus meiner Sicht, wie gesagt, eine sehr, ja, intransparente, gefährliche Maßnahme, die durchgesetzt wird, wo einfach wirklich eine Form von Zensur betrieben wird. Klar, es gibt ja die Leute, die behaupten, ja, Zensur ist nur, wenn man es vorab filtert und nicht danach. Aber ganz ehrlich, wo ist denn hier der Unterschied? Also diese Grenzen verschwimmen doch komplett. Wenn der Staat Zugriff auf die Algorithmen hat, die aussuchen, was einem User angezeigt wird, ich sehe keinen Unterschied zwischen einer präventiven Zensur und einer nachgeschalteten Zensur. Das wird zum selben Zeitpunkt passieren, wenn jemand seinen Facebook- oder Twitter-Feed aufmacht, wird er dann entsprechend diese Nachricht nicht angezeigt bekommen. Also entsprechend haben wir da eine Form von Zensur. Also wie gesagt, unter allen Umständen, aus meiner Sicht ebenfalls verfassungswidrig, ist nicht vereinbar mit der Meinungsfreiheit. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass es wieder entsprechend aufgehoben wird, dass es als verfassungswidrig erklärt wird. Aber wir müssen abwarten, was in den nächsten Wochen passiert. So, zum Ende jetzt noch was in eigener Sache. Und zwar wurde ich ja von einigen Leuten nach T-Shirts gefragt. Ich persönlich möchte hier nicht die Kapitalismus-Hure letztendlich sein, die hier Merchandise verkauft und so weiter. Aber ich verstehe natürlich, wenn Leute Interesse daran haben, das will ich ihnen auch nicht verwehren. Fakt ist, ich möchte, wie gesagt, keine meiner Inhalte monetarisieren. Ich möchte auch kein Merchandise verkaufen und davon Geld einnehmen. Das heißt, was ich machen werde, was ich schon gemacht habe, ich habe einen Teespring-Account erstellt, also ein Online-Shop, wo man T-Shirts bestellen kann, die gedruckt werden und verschickt werden. Und dort kann man eigene Designs hochladen. Und genau das habe ich gemacht. Das heißt, es gibt jetzt mehrere Designs zur Auswahl, die in Frage kommen würden, wo Leute gesagt haben, ja, das würde ich mir auf ein T-Shirt drucken lassen. Ich gab auch noch mehr Vorschläge. Ich habe jetzt nur erstmal einen Teil ausgewählt, weil ich erstmal überhaupt Erfahrungswerte sammeln muss, wie viele Leute haben überhaupt Interesse an sowas. Weil für Teespring, man muss so Kampagnen starten und muss dann immer festlegen, wie viele Shirts werden denn quasi gefordert. Und erst wenn diese Maximalanzahl erreicht ist, dann werden die auch gedruckt und verschickt. Das heißt, ich will jetzt für den Anfang das nicht irgendwie auf 10 verschiedene Designs und 50 Shirts oder so machen. Am Ende wollen es nur 5 Leute haben und dann wird das nie verschickt. Das heißt, ich würde jetzt für den Anfang erstmal, ich würde sagen, wir legen uns mal auf 3 Designs fest. Also das Originaldesign, das blende ich jetzt hier gerade mal ein. Das sind die 3 Designs, die wir haben. Die werde ich nochmal in auch noch verschiedene Farben anbieten. Und dann würde ich erstmal so vielleicht 10 pro Shirt, also das ist vielleicht schon zu hoch gegriffen, überlege ich mir noch, wie viel genau ich da einstelle, aber da könnt ihr entsprechend in der Videobeschreibung auf einen Link klicken und kommt dann dahin und könnt dann entsprechend die Sachen auswählen, die ihr gerne haben möchtet. Zu den Einnahmen, wie gesagt, ich bekomme davon nichts. Teespring erlaubt die Möglichkeit, alle Einnahmen zu spenden und genau das werde ich auch tun. Und genau, und ihr könnt entsprechend auf die Teespring-Seite gehen, könnt dann im Shop eure Shirts auswählen. Wichtig nur hierbei, wie gesagt, das ist alles außerhalb meiner Kontrolle. Ich bin nicht verantwortlich für die Produktion, nicht für das Verschicken, das macht alles Teespring. Und ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr die Dinger dann bestellt habt und sie kommen an und sie sehen auch einigermaßen gut aus. Könnt ihr gerne Fotos von machen, könnt mir die Fotos gerne zuschicken. Dann kann man vielleicht so eine kleine so einen Zusammenschnitt machen von allen Leuten, die da die Shirts sich geholt haben. Fände ich, glaube ich, ganz cool. Aber das könnt ihr dann entsprechend selber entscheiden. Und ja, dann hoffe ich, dass es einigermaßen gut funktioniert. Wenn ihr noch Kritik, Anmerkungen habt, auch zu den Shirts jetzt und so weiter, dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, für mein sehr langes Ranting, wie auch immer. Und ja, lasst euch nicht von Heiko Maas erwischen. Und dann bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Dr. Rant.